1. Nach dem Abelbenahab sagten sich die Moabiter von der Herrschaft Israels los und begannen ein Rebellion. 2. Also hast du in Samaria durch das Gitterfenster seines Obergemarks störste und sich schwerverletz, beauftragte Boten, den Gott Baal-Zebub in Ekron über sein Heilungschancen zu befragen. 3. Dr. Engel des Herrn Wise Elia, den Tischbeiter, und den Boten des Königs in Gijen zu Jehen und Sie zu fragen, ob es in Israel keinen Gott gibt, das Sie ein fremde Gottheit konsultieren mussten. 4. Die Schalb wirken die der Herr, das Ahastja das Bett, auf dem Lag, nicht mehr verlassen word, sondern gewisterben muss, daraufhin entfernte sich Elia. 5. Als die Boten vorseitig zum König zurückkehrten, erkundigte sich verwundet nach dem Grund für ihr schnell Umkehr. 6. Sie berichteten von einem Mann, der ihnen begegnet war und ihnen befohlen hat, dem König auszurichten, dass wegen seiner Befragung des Baal-Zebub sterben word, die den Gott Israels ignoriert habe. 7. Der König fragte daraufhin nach der äußeren Erscheinung des Mannes, der ihnen entgegenkommen war und dies Botschaft überbracht hat. 8. Sie beschrieben ihn als einen Mann mit einem herrenen Mantel und einem ledernen Gürtel, woraufhin Ahastja ihn sofort als Elia, den Tischbeiter, identifiziert. 9. Der König entsandt daraufhin einen Hauptmann mit 50 Soldaten, Elia festzunehmen, der oben auf einem Berg saß und aufgefordert word, im Namen des Königs herabzukommen. 10. Elia antwortet, dass viewer vom Himmel fallen und Sie alverzehren soll, falls tatsächlich ein Mann Gottes Sei, woraufhin dies unmittelbar geschah. 11. Unbeirrt schickte der König ein zweiter Grupp von 50 Mann aus, deren Anführer Elia ebenfalls befahl, unversuglich zum König hinabzusteigen. 12. Ernüt forderte Elia das Gottlich Führer Herab, welches auch dessen Hauptmann und sein Soldaten vollständig vernichtet. 13. Als der König ein Drick Grupp aussandt, fiel der Hauptmann demütig vor Elia auf die Knie und fleht darum, das sein Leben und das seine Männer verschont bleibe. 14. Erwies auf das Schicksal seiner Vorgänger, die vom Führer verset Worden wären und batten standig darum, das sein Eigenes Leben vor dem Propheten etwas gelten moge. 15. Der Engel des Herrn forderte Elia daraufhin auf, one furcht mit dem Hauptmann zum König hinabzugehen, woraufhin Elia aufstandend im folgte. 16. Vor dem König wiederholt Elia das gottliche Teil, die Ahastja Gott missachtet und fremde Gotter befragt hat, word sein Krankenlager nicht mehr verlassen und sterben. 17. Gemus der Prophesying Elia starb der König und die keinen Sohn hinterließ, trat sein Bruder Joram im zweiten Regierungsjahr des judäischen Königs Joram die Nachfolgen. 18. Al weiteren Taten und Erenis aus der Regierungszeit Ahastjas sind in den Chroniken der Könige von Israel detailliert dokumentiert.